So, dann können wir anfangen. Ich habe heute hier in meiner kleinen Wohnung den Benjamin Fels eingeladen. Hallo Benjamin. Hallo Marco. Und wir möchten heute über ein Thema sprechen, was dem Benjamin ganz unangenehm ist. Stimmt's, Benjamin? Ich weiß noch nicht, was jetzt kommt, also lass mal hören. Du hast es gesagt, dass du sehr ungern über Familiengeschichten reden möchtest. Ja, eigentlich schon. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Prima. Du hattest gesagt, dass du unheimlich gerne in einen Schrebergartenverein eintreten möchtest. Nein, wir sind gerade raus. Das war relativ problematisch, den Garten wieder loszuwerden. Aber jetzt sind wir wieder draußen. Also in den Schrebergarten möchte ich bestimmt nicht nochmal eintreten. Mhm. Und wie läuft sonst so bei dir im Leben? Ich habe gehört, dass du jetzt hier bei Marco zu Besuch bist. Wie gefällt dir die neue Wohnung? Das finde ich sehr witzig, dass Marco über sich in der dritten Person redet. Die Wohnung gefällt mir ganz gut, bis auf die Wand, die ich jetzt gerade starre. Das ist so eine etwa 70er Jahre Geschmacksverbrechen. Du meinst die Tapete? Ja, die Tapete. Ah. Genau. Verzeihung, mir fehlte gerade das Wort. Ja, also hast du heute schon viel Alkohol getrunken? So eine halbe Flasche Wein. Und ich werde später noch fahren. Ist das legal? Das ist durchaus legal, wenn man sich nicht erwischen lässt. Es ist legal, wenn man sich nicht erwischen lässt? Also wird das Verbrechen erst illegal, wenn man erwischt wird? Also ja, denn solange ich keinen Scheiße baue, interessiert es ja auch keinen. Außerdem ist das Weintrinken ja jetzt auch schon mehr als eine Stunde her und ich denke, so eine halbe Flasche Wein, das sollte ich schon auf vollen Magen aushalten können. Also lallst du sonst auch so? Eigentlich schon, ja. Ja. Also, ich gebe mir nicht ausdrücklich Mühe, besonders deutlich zu sprechen. Ah. Unseren aufmerksamen Zuhörern ist ja aufgefallen, es wird wahrscheinlich keine geben. Ja. Deshalb produzieren wir jetzt hier quasi für die Rundablage, für das elektronische Daten-Nirvana, einfach prima. Müll. Und deshalb ist es auch vollkommen egal, was wir jetzt eigentlich hier erzählen und wie lange wir erzählen und ob wir Pausen machen oder nicht oder ob wir uns sprechen oder irgendwelche Füllwörter einbringen. Ja, habe ich schon von meinem Tourette-Syndrom erzählt. Arschloch! Was mir aufgefallen ist, worauf ich dich ansprechen wollte, ist, dass mir aufgefallen ist, dass du doch sehr dick geworden bist. Stimmt das? Aber du meintest, du wärst irgendwie gar nicht dick, sondern dünner geworden. Ja, ich habe eigentlich 3 Kilo abgenommen, weil ich wieder mit Sport angefangen habe. Das mag vielleicht daran liegen, dass meine Oberarme und mein Brustkorb an Umfang zugenommen haben. Und dein Bauch? Mein Bauch, weiß nicht. Also am Anfang ist es meistens so, dass wenn man an Muskeln zulegt, der Bauch optisch ein bisschen dicker erscheint. Kann möglich sein. Bevor man dann erst wieder anfängt, Kalorien zu verbrennen und wirklich auch im Bauch abzunehmen. Was machst du denn für einen Sport? Ja, nee, gehen wir anderen Thema. Fußball. Ich sehe gerade nur an der Wand, an so einem schwarzen Brett, da steht Sonntag Pille nehmen. Das ist wahrscheinlich von einer Freundin noch, ne? Macht die wilden Sex? Wilden Sex? Ja. Weil sonst müsste sie ja nicht die Pille nehmen. Wieso? Ach, ich weiß nicht. Wie oft macht ihr denn so Sex? Nee, die Pille muss man nicht nur nehmen, wenn man Sex macht. Ach so, ja gut, um Menstruationsbeschwerden zu lindern. Ja. Zum Beispiel. Ja gut, stimmt, okay. Aber da kann man ja auch Tee trinken oder so. Tee trinken? Ja. Und sich in eine schöne warme Badewanne legen. Ich habe selbst nicht so viel Erfahrung mit, ich habe selbst keinen Uterus. Oder eine Cyberhaube aufsetzen. Ja, kann man auch. Einschalten, abschalten. Um die bösen Geister. Außerirdischen Satelliten der Baseball-Oberliga von sich fernzuhalten. Aha. Ja. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, recht wenig Interessantes über dich zu berichten. Ja, ich bin ein total langweiliger Typ. Und ich habe das kann ich bestätigen, ja. Ein ganz, ganz kleines Erfahrungsrepertoire, aus dem ich vielleicht Geschichten zum Besten geben könnte. Also, oh, dein Handy klingelt. Nein, es tut es nicht. Irgendwelche Interferenzen habe ich gerade gespürt. Hast du eine SMS bekommen? Nein, habe ich nicht. Also ich halte jetzt mal direkt mein Handy daneben. Mhm. Hört man eigentlich nichts, oder? Nee. Ja, das ist ja nur, wenn es gerade wieder sich so einen neuen Sendemast sucht oder so, mhm. Das ist dann dieses... Ja, genau, das haben wir gerade gehört. Unsere aufmerksamen Zuhörer haben es alle mitbekommen. Ich noch nicht, weil ich habe keine Kopfhörer auf. Ja, du wirst es aber bestimmt auch irgendwann hören. Du wirst dich nicht mehr verstecken können und vor deinen Fans auch nicht mehr... Hast du Fans? Hast du Freunde? Hast du eigentlich Freunde? Ich habe relativ gute Freunde, würde ich mal behaupten, ja. Mhm. Wie viele? Also wirklich richtig enge Freunde, so 2, 3 und der Rest, das sind eher, das würde ich eher so Bekannte nennen. Also sind das mehr so Mitleidsfreunde Oder mögen die dich? Oder ich glaube schon, dass sie mich gibst mögen. Du denen immer Geld und andere Naturalien? Nein, also ich habe das Sex. Ist, das sind nein, auch Sex erst recht nicht. Also ich bin ja. Gibst du generell anderen Menschen Sex? Ich bin weitestgehend heterosexuell und diese sexuellen Kontakte beschränken sich zumeist auf weibliche Wesen, obwohl ich in letzter Zeit durchaus wenig Sex gehabt habe, ja. Ein peinliches Thema, was wir jetzt dann auch einfach hier gekonnt überspringen lassen. Beziehungsweise, wir können nicht, ja einmal kurz... Sex jetzt nicht so peinlich. Wenn das für dich peinlich ist, nein, kann ich das verstehen. Nee, aber ich wollte die Situation nutzen, um eine peinliche Pause einzubauen. Lass uns eine peinliche Pause einbauen, ja, okay? Schweigen. Unangenehm. Ja, ja, schrecklich. Mir fällt nichts ein. Nee, die Stille ist auch unangenehm. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dass man sich dann mit so Behelfsfloskeln ja, über Wasser mir, hält. Da fällt mir ein ganz tolles Zitat aus einem Film ein, Pulp Fiction. Und zwar sagt er Uma Thurman irgendwann zu John Travolta, ist es nicht schön, wenn man mal den Raum zwischen zwei Menschen nicht immer mit Worten füllen muss, sondern auch mal einfach zusammen sich hinhocken kann und schweigen kann. Mhm. Ist es das nicht? Ist es nicht toll? Findest du das nicht gut? Ich find's gut, wenn man schweigt. Ich finde auch Schweigen nicht peinlich. Das finde ich gerade gut, wenn man mal einfach... Es hat was. Es ist sexy, glaube ich, ein bisschen. Wenn man sich die Zeit einfach nimmt, Gedanken zu Ende zu denken und ja nicht jeden Gedanken hinterher hechelt, der einem so eben durch den Kopf fliegt. Von daher finde ich die Pausen finde ich sehr gut. Und wir machen, glaube ich, zu wenig Pausen. Wir leben in einer viel zu schnelllebigen Gesellschaft. Und alles ist zu schnell an uns vorbeigerauscht. Aber prinzipiell, jetzt was ganz anderem. Der Papst ist tot. Und du hast es mitbekommen. Ja, ich war... Bist du erschüttert? Wie hat dich der Tod des Papstes mitgenommen? Bist du jetzt auch ein seelisches Wrack und... Ja, ich fand es ganz schlimm. Also für mich war das ein einschneidendes... ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Mhm. Ich habe selten so viel Würde empfunden für diesen alten, aber dennoch ja geistig sehr jungen Mann, der die ganze Welt... Ja, sag mal ehrlich, was hast du da so gemacht? Mir ist das so wurstegal. Ich habe eigentlich mich immer nur aufgeregt, dass sie deswegen das Fernsehprogramm geändert haben. Also, ehrlich gesagt... Auf ProSieben lief ja weiterhin Stirb langsam 2. Ja, zwei. Ja, ja, das habe ich nämlich auch besonders in meinem Bekanntenkreis positiv erwähnt, dass ich dann Stirb langsam gesehen habe. Allerdings fand ich das sehr, ich fand das sehr witzig, dass gerade als der Papst so am Verscheiden war, dann auf ProSieben der Film Stirb langsam lief. Also ich hätte dem Papst schon einen qualfreien, habe ihm zumindest einen qualfreien und schnellen Tod gegönnt. In letzter Zeit werden wir ja quasi mit Tod im Fernsehen ein bisschen überschüttet. Harald Juncker ist gestorben, hier Renier ist Rainer gestorben, der Papst Rainer ist gestorben. Rainer II von Monaco. Alle sterben so im Fernsehen. Ja. Und was hältst du von dieser... doch so schrecklichen Entwicklung. Ich weiß nicht, das habe ich schon öfters mal bemerkt, dass wenn große sterben, sie anscheinend sich alle dieselbe Woche aussuchen, damit nicht zu viel Fernsehprogramm verschwendet wird für irgendwelche Nachrufe. Also der von Harald Juncker, fand ich, kam ein bisschen zu kurz. Die haben halt nur einmal noch den Trinker gezeigt und noch so eine Rückschau auf seine besten darstellerischen Leistungen. Aber sonst war das ja alles vom Papst überlagert. Also ich habe das schon mal feststellen können von vor circa 3 Jahren war das, als Mutter Teresa gestorben ist. Da sind dann in derselben Woche noch 2, 3 andere relativ... Lady Di? Nee, Lady Di, das war ja schon 97. Die ist ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Mutter Teresa gestorben, ja. Ja, dann ist das schon wesentlich länger her, als ich in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall häuft sich das. Finde ich eigentlich immer sehr komisch, dass sich das so häuft. Oder vielleicht fällt mir das auch nur gerade so auf, wenn es sich häuft. Also ist möglich, dass ich dann wieder... Ja, aber Kausalität und Korrelation verwechselt habe. Wer weiß. Aber unabhängig davon, wer jetzt gestorben ist, wie findest du, dass die Leute einfach im Fernsehen sterben? Wie fandest du, dass der Papst... Die sterben ja nicht live im Fernsehen. Bald vielleicht. Nein. Im Moment vielleicht noch nicht. Aber wie findest du denn, dass generell im Fernsehen gestorben wird? Es ist jetzt nicht live, aber es wird da doch ein wenig praktiziert und zelebriert und es ist ein Ereignis, wenn die Leute sterben. Jeder stirbt ja für sich selbst ganz alleine, würde ich mal behaupten. Und der Tod ist insofern... Ja, die private letzte Veranstaltung von jemandem. Mhm. Und ob das jetzt das Fernsehen besonders beäugt oder so und andere Menschen an dieser Vergänglichkeit der Person teilhaben lässt, es ist mir eigentlich relativ wurst. Ich guck sowas so gut wie nie. Also, aber unabhängig davon, inwieweit Sendungen es ein oder so. Unabhängig davon, inwieweit es dich betrifft, inwieweit verachtest du es oder glaubst du, dass das eine gute Entwicklung ist oder glaubst du, dass das eher eine schlimme Sache ist. Ich meine, es ist eine Sache, das 5 Minuten in Nachrichten zu bringen und ja, in einem Nachruf darüber zu berichten oder ob man dem jetzt tagelange Sondersendungen beikommen lässt. Also es ist natürlich jetzt schon beim Papst, was mich dabei sehr ja, verstört hat, muss ich sagen, ist, dass dem halt zig Sondersendungen gewidmet wurden, dass 20, 30 Mal erklärt wurde, wie man einen neuen Papst wählt und so oft wird ja kein neuer gewählt. Ja, und dass das Sterben aber trotzdem zu so einem Medienerlebnis dann teilweise verkommt, was, ja, was, das ist in etwa wie der Vatikan wählt den neuen Papst, ist so wie Deutschland sucht den Superstar, nur halt auf einer anderen Ebene, finde ich. Also das wird genauso in den Medien dargebracht, dass man halt heute gesagt hat, selbst die Fahrstuhlbediener und die Köche wurden vereidigt, dass das Konklave stattfinden kann, ohne dass etwas nach außen dringt und sowas. Mhm. Also es wird halt schon wieder unheimlich in den Medien ausgeschlachtet und das war vor ja, 1978, als der letzte Papst halt gewählt wurde, der jetzt verschieden ist. Das ist halt noch ganz anders, weil es ja sowieso nur noch, ja, wie viele Kanäle gab es damals? 4 Stück, 3. Erstes, zweites und den Westdeutschen. Mhm. Ja. Hm. Wenn ich meine persönliche Meinung dazu äußern darf. Würdest du mal bitte aufhören, immer deine Stimme abzusenken, um so offiziell zu klingen? Ich klinke gerne die Tür. An der Tür klinken kannte. Nein, was ich eigentlich sagen möchte ist, dass ich es sehr positiv empfunden habe, dass der Tod wieder in das Wohnzimmer kommt. Denn Die Leute sterben heute viel zu selten im Wohnzimmer, sondern zu oft auf der Intensivstation. Die Leute sterben generell zu wenig in der Öffentlichkeit. Tod wird immer so weggedrängt und und alles, was wir so mit Tod assoziieren, das ist eine Zelebration von, oder Zelebrierung von Tod, was man im Fernsehen sieht. Tod wird dann wie heißt es so schön, also nirgendwo ist das Blut so realistisch wie auf dem Screen. Ich finde Tod und Sterblichkeit ist für mich jetzt auch nicht so ein Fulbar-Thema. Also Leute müssen sich auch irgendwann so oder so, ja, biologisch gesehen schon, mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Deswegen finde ich es auch immer so, ja, so befremdend, dass über den Tod immer so berichtet wird, als wäre es ja was wirklich unbedingt Schlechtes, als ob es nicht zum Leben gehören würde. Also ich könnte mir für meinen eigenen Tod eher vorstellen, dass die Leute dann nicht alle doof rumsitzen und schwarz tragen und trauern, sondern dass sie eher in einer netten feierlichen Rahmen mir gedenken, vielleicht nochmal alte Geschichten aufwärmen, dass dann so eine Bilderwand mit Bildern von mir dort hängt und dass sich die Leute dann an gemeinsam Erlebtes erinnern. Also eher das Positive daraus suchen. Weil sterben müssen wir irgendwann alle und warum kann man das dann nicht ja, mit so einem freudigen Erlebnis vielleicht nochmal verbinden? Dann hätten, glaube ich, auch wesentlich weniger Menschen Probleme mit der eigenen Sterblichkeit, wenn sie das als solches empfinden würden, als letzte Feierstunde vielleicht. Da fällt mir jetzt ein, da ist ja auch in dem Zusammenhang diese Amerikanerin, die nicht richtig verscheiden wollte. Stirb langsam. Ja, die ist ja da und dann, die hat man dann verhungern lassen. Terry Schiavo. Was dann doch am menschlichsten war. Was sehr interessant ist, ist, dass Schiavo auf Italienisch Sklave heißt. Aha. Sie hieß also Terry Sklave. Mediensklave. Ja. Geschichte war ja so, dass die sich im Endeffekt 10 Jahre lang darüber gestritten haben oder 11 Jahre, ob sie jetzt sterben darf oder nicht. Und ich finde es einfach blödsinnig, wenn es ihr erklärter letzter Wille war, dieses verdursten lassen allerdings. Das finde ich jetzt auch wiederum nicht besonders menschlich. Also das Problem in den USA ist auch ganz oft, sterben die eigentlich gar nicht sterben wollen, aber die sterben wollen, dürfen nicht sterben. Hm. Also dass ein Gouverneur, wie zum Beispiel Jeb Bush, der Bruder von George, dem Präsidenten, sich da besonders für eingesetzt hat, dass die halt nicht sterben darf. Das ist halt aus christlichen Motiven, wie man in Amerika des 20., 21. Jahrhunderts jetzt das Christentum interpretiert, das ist nur auch wieder eine ganz andere Sache. Wie siehst du das denn mit aktiver, passiver Sterbehilfe generell? Du bist, glaube ich, ein als Zeitsoldat, Zeit deines Lebens. Ich bin für aktive Sterbehilfe. Ein Freund der Sterbehilfe, wie ich mir denken kann. Ja. Oder? Ja. Aber aktive Sterbehilfe. Als Soldat, das hat ja mit dem Soldat sehr nichts zu tun. Also als Soldat, wenn man gegen jemanden kämpft, will man hier nur kampfunfähig machen und will ihn nicht umbringen. Nein, selbstverständlich nicht. Ja. Aber unabhängig davon, dass du Soldat bist, wie glaubst du denn, für dich das Thema Sterbehilfe jetzt beantworten zu können? Ich persönlich, ich meine, das ist jetzt schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, es kommt auf den Einzelfall an, dann klingt das so nach Sozialpädagogengebrabbel. Ich denke, Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe kann geleistet werden, wenn es dem ausdrücklichen Wunsch des Patienten entspricht. Also Wie kann man den ermitteln? Das muss man einfach vorher festgehalten haben. Ansonsten ist es sehr schwierig, danach dann zu entscheiden. Aber wenn man jetzt irgendwann mal in seiner Jugend so ein Dokument verfasst und dann 20 Jahre später oder 50 Jahre später in so eine Situation kommt, meinst du, dass es dann relevant wäre? Dann sollte man dieses Dokument rechtzeitig aktualisiert haben. Mhm. Also mein Vater hat mir zum Beispiel letztlich gesagt, er würde sich auch nicht unendlich lange an Maschinen hängen lassen wollen, wenn diese Maschinen einzig und alleine dazu da sind, nur noch ihn am Leben zu erhalten. Das heißt, wenn er nicht mehr aus eigener Kraft leben kann, dann möchte er auch bitte nicht weiterleben. Mir geht das genauso. Das heißt, wenn ich irgendwie mal einen irreparablen Hirnschaden erleiden sollte oder wenn ich nur noch beatmetes Fleisch bin und keine Chance mehr auf Genesung habe, dann möchte ich bitte auch, dass dem ein Ende gesetzt wird. Also du hast gerade gesagt, beatmetes Fleisch. Ich meine, was ist der Unterschied zwischen dem beatmeten Fleisch und dem selbstatmenden Fleisch? Der Unterschied ist, dass man eine freie Willensentscheidung hat. Dass man hast du die wirklich? Ja, würde ich mal behaupten. Also ich kann natürlich jetzt auch rausgehen, mich von deinem Balkon stürzen, Kopf über, und dann bin ich tot. Kannst du das? Kann ich, ja. Liegt das im Bereich deines Willens? Möchte ich aber nicht. Oder liegt das im Rahmen einer theoretischen Betrachtung? Nein, das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Also es gibt ja... Ja, aber wir haben doch gar keine freie Entscheidung. In dem Sinne ein Recht auf Selbstmord. Du kannst dich ja diesem Leben entziehen, wenn du möchtest. Ja, aber haben wir diese Entscheidung wirklich? Haben wir die Entscheidung, uns gegen irgendwelche Maßstäbe zu stellen? Wir sind doch eingeflochten in irgendetwas. Ah, ich merke, dass der Saft ist alle. Ja, mein Getränk ist alle. Vielleicht möchten wir eine kurze Schweigenspause einlegen, damit ich mir etwas nachholen kann. Wir können ja einfach so tun, als wenn ich jetzt Musik einspielen würde und das dann nachher einfach reinschneiden und in Wirklichkeit einfach hier Stopp machen. Das wäre eine prima Idee. Allerdings würde dann das Essentielle aus unserem Gespräch, glaube ich, verloren gehen. Das würde jetzt so abrupt enden. Ja, deswegen machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Nach der kleinen musikalischen Pause und einem kleinen Getränke-Austausch, Flüssigkeiten-Austausch von... Ich habe nirgendwo reingeschifft und nehme das jetzt wieder zu mir. Dem möchte ich eindeutig widersprechen. Also ich habe sowieso gar keine Musik gehört. Also die muss ja jetzt erst noch reingeschnitten werden. Es wäre besser, wenn du auf die internen Details, die nicht weiter zur Debatte tun, nicht weiter darauf eingehst. Kein Deutsch. Ja, wir waren bei einem nicht weiter definierten Thema hängen geblieben, ne? Und haben deswegen die Pause eingebaut, dass man jetzt... Vielleicht solltest du etwas langsamer reden, dann ist es auch besser verständlich und du hast mehr Zeit zum Nachdenken, weil du machst nämlich andauernd so Verhaspelfehler, das ist vollkommen unprofessionell, so kann ich mich nicht konzentrieren. Guck mich nicht so an. Er stiert mich schon wieder so an auf so eine Art, da kann ich mich nicht konzentrieren. Und das war jetzt nicht gestellt. Nein. Um lustig zu sein. Nein, wir sind ernst. Und professionell. Wir wollen professionell sein, weil Professionalität ist wichtig. In allen Lebensbereichen. Besonders bei Sex. Fußball. Fußpilz. Fußpilz ist ein gutes Thema. Ist ein gutes Schlagwort. Gut, dass du das aufgreifst. Erzähl mal ein bisschen was über deine Erfahrungen zum Thema Fußpilz. Hatte noch nie welchen. Ich kann da leider auch nicht. Das liegt aber zum anderen. Ich weiß, dass in viele Umkleiden, beim Fußball zum Beispiel. Ja. Oder in die Duschen, die meisten Leute mit Badeschlappen gehen. Aha. Ich habe dies nie getan. Ja. Und ich weiß von zig Leuten, dass wenn einer Fußpilz hatte mit seinen blöden Badeschlappen, hatten es oft viele, weil das nämlich auch da drin hängen bleibt. Ekelhaft. Ja, und man die jede Woche wieder neu anzieht und nie wieder wirklich sauber macht. Und ich gehe immer barfuß rein. Ich hatte noch nie Fußpilz. Ich auch noch nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass... Du gehst ja auch nicht in Umkleiden. Nein, das nicht, aber in Schwimmbäder, in öffentliche Badeanstalten. Und da gab es früher immer so... Diese Pfthähne, ja. Genau. die dann den Fußpilz wegspülen sollten, aber die sind komplett verschwunden. Die gibt es nicht mehr in öffentlichen Schwimmbädern. Das liegt ganz einfach daran. Ja, kann ich dir erklären. Irgendwann werden die Pilze und die Bakterien da so resistent gegen diese Dinger, dass das auch nichts mehr nutzt. Das heißt, irgendwann Mitte der 90er hat man sie mal abgeschafft, weil man sich sonst solche... Nein, diese Sprühdinger. Ah. Weil man sich sonst so aggressive Bakterien und Pilze da schafft. Schrecklich. Die kriegt man dann kaum mehr weg und wenn die einen Fuß befallen, dann nagen die einem so hart. Dann kriegt man nekrotisierende Fasziitis und dann frisst es einem das Fleisch direkt vom Fuß. Also deswegen sollte man das lassen. Das hört sich ekelhaft an, ja, was du erzählst. Das hört sich fast an so wie MRSA. Was ist MRSA? Das ist eine nekrotisierende, fasziitis erregende Krankheit. Das die was ist eine nekrosierende, fasziitis erregende Krankheit? Fasziitis, da stirbt dein Gewebe einfach ab. Ach so. Dein Gewebe wird infiziert. Meistens irgendwo fängt es an den Extremitäten an, Finger, Ohren, Füße. Das, dieser ja, ich glaube, es ist ein Virus. Oder so ein Bakterium, ist auch nicht so wichtig. Dieser Virus Erreger, ist besser als Chili. Ja, dieser Erreger findet sich oft in Krankenhäusern, wo sehr stark Antibiotika eingesetzt werden, zum Desinfizieren, aber auch für den Humangebrauch. Das heißt, da hat mir meine Mutter, die arbeitet als Krankenschwester, die hat mir da mal so ein Merkblatt gegeben. Es ist halt einfach scheiße gefährlich, deswegen sollte man sich auch nicht immer zuballern mit Antibiotika und man sollte halt auch auf die Hygiene achten im Krankenhaus. Mhm. Da kann man halt sich leicht so ein Ding holen, vor allen Dingen in Amerika, weil die da sehr stark desinfizieren. Und das ist ein sehr bedrückendes Thema und ich möchte meine nicht vorhandenen Zuhörer jetzt nicht weiter damit belasten. Langweilig. Ja, und ich möchte deshalb jetzt zu einem ganz anderen Thema kommen. Wir haben jetzt den 15., nein, mittlerweile glaube ich schon 16. April und es ist 1:53 Uhr. Ansonsten würde sich auch der ganze Schwachsinn, der sich jetzt in den letzten 21 Minuten hier angeballt hat, nicht erklären lassen. Angeballt? Angehäuft, aufgeballt, wie auch immer wir es nennen mögen. Die Uhrzeit rechtfertigt alles, was wir sagen. Und deshalb möchte ich jetzt zum Thema Weihnachten noch etwas verlieren. Was? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein. Feierst du Weihnachten nicht? Nein, ich feiere Weihnachten. Du feierst Weihnachten nicht? Nein. Gehst du denn dieses Jahr auf den Weihnachtsmarkt? Dortmund hat doch wieder so einen schönen Weihnachtsmarkt. Und Dortmund hat doch vielleicht mal wieder irgendwie so einen kleinen Glühwein zu mir nehmen oder so, aber nur wenn ich mal zufällig über den Markt stolper. Also ich gehe da jetzt nicht absichtlich hin. Mir ist halt Weihnachten halt relativ unwichtig. Es ist halt einfach nur so ein Tag, der zufällig ausgewählt wurde, an dem dieser seit 2000 Jahre tote jüdische Tischlermeister, den viele als Erlöser feiern, Geburtstag hat. Wen feierst du als Erlöser? Mich selbst, keine Ahnung. Du bist dein eigener Erlöser? Ja, ich feiere keinen Erlöser. Also wen das, feierst das ganze Konzept eines Erlösers. Du hast mehr so eine grundnegative Lebenseinstellung. Ja, genau, Lebenseinstellung. Und hast nichts zu feiern im Wesentlichen. Doch. Dein Leben ist doch sehr langweilig. Nein, ich feiere den Tag der Arbeit, den Tag der Deutschen Einheit, meinen Geburtstag feiere ich. Eigentlich ist es ja nur sehr fair, wenn man seinen eigenen Geburtstag feiert, aber nicht den vom alten Jesus. Nicht Warum feierst du deinen Geburtstag? Was feierst du an deinem Geburtstag? Dass ich meine Geburt zum so und so vielen Male jährt. Weil ich mich selbst für so einen dollen Typen halte. Und das ist ein Asperohalt wert. Ja, wenn einem so viel Gutes widerfährt. Nein, nein, wenn sich die Geburt jährt. Ja, dann ist das ein schönes, kühles Bierchen wert. Aber Gutes widerfährt einem ja immer, fortwährend, fortlaufend. Ja. Dieses Interview ist zum Beispiel, diese Befragung finde ich sehr, sehr schön. Oder ein schönes Fußballspiel zu sehen, das ist für mich einfach das kleine Glück des Lebens. Das kann man immer wieder zelebrieren. Nee, jetzt nicht unbedingt das Glas Cola. Das kann ich ja jeden Tag haben. Was ja auch gar nicht möchte. Cola ist, zumindest keine Coca-Cola, das ist ja Schwippschwapp. Nein, das ist kein Schwippschwapp, das ist irgendwelche Aldi-Cola oder Lidl-Cola. Ach, das ist die gute, nee, das ist weder Aldi-Cola noch Lidl-Cola, sondern die gute Plus-Cola. Also, Entschuldigung. Ja. Haben wir jetzt auch, da wir nicht in den Verdacht der Schleichwerbung kommen möchten, müssen wir auch sagen, dass Rewe und der Pennymarkt und das Netto auch ganz tolle Produkte hat. Ja, zumal die ja sowieso alle zu einem gehören. Ja, mehr oder weniger. Ja. Metro übrigens auch. Ja. Und der Kioskmann, bitte kaufen Sie in den Kiosken von nebenan ein. Das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen und nachwirken lassen. Und ja, ich glaube, wir haben die magische 24-Minuten-Grenze jetzt auch erreicht. Hä? Nachdem der Zuhörer oder der pseudo-aufmerksame Mensch sofort ins Delirium verfällt. Eine halbe Stunde kriegen wir noch voll, denke ich. Womit? Ich weiß nicht, ich könnte dich ja auch mal was fragen. sein muss. Was hast du denn in der letzten Zeit so für Sport getrieben? In der letzten Zeit habe ich mich darauf konzentriert, keinen Sport zu treiben. Warum? Damit ich diese Frage jetzt beantworten kann, eben in dieser Art und Weise. Ich war verhindert. Ich wohne ja jetzt hier direkt an der Ruhrallee. Das ist gegenüber vom Südbad. Und leider ist das... Gegenüber? Nee. Ja, schräg gegenüber. Oh, oh ja. Ich weiß, wo ich wohne. Das ist die Feinstaub. Mein lieber Junge. Wir wohnen ja jetzt... gerade Junge genannt? Jüngchen. Wie auch immer. Jüngchen? Um auf deine Frage zurückzukommen. Hör mal zu, Freundchen. Ich habe eigentlich immer wieder dieses Bestreben, aber irgendeinen inneren Schweinehund oder äußere Zwänge, Sachzwänge oder einfach keine Lust, dann den Sport zu treiben. Ich bin ein leidenschaftlicher Schwimmer. Und da das Südbad ja im Moment saniert wird und das wohl auch noch im nächsten Jahr so sein wird, kann ich da leider meinem Schwimmsport nicht frönen. Ja, ich meine, du daher hast, hat sich meine Vorteil, letztliche... Lass mich doch eben ausreden. Ich möchte nur die Frage beantworten. Deshalb hat sich meine letzte sportliche Aktivität auf, wir haben es gerade schon besprochen, meinen Skiurlaub beschränkt, der just im März stattfand. Dort war ich für 10 Tage in Grindelwald in der Schweiz und bin jeden Tag Ski gefahren. Und hattest du das Gefühl, dass du fast auseinanderbrichst in den ersten Tagen? In den ersten Tagen war es sehr, sehr anstrengend, ja. Genau so habe ich es formuliert. Nein, ich meine, du bist ja ein Typ, du hast das große Glück, du kriegst ein gutes Aussehen ja geschenkt. Du brauchst ja nicht viel dafür tun, im Gegensatz zu mir. Danke. Gern geschehen. Ich mag dich. Ich mag's, wenn man mir Komplimente macht. Du hast wunderschöne, rehbraune Augen. Danke. Aber du hättest mal früher zu einem... Kieferorthopäden gehen soll. Ich war beim Kieferorthopäden. Und was dir wahrscheinlich jetzt als Zahnfehlstellung vorkommt, ist eine quasi... Geniale Planung. Geniale Planung, genau. Von einer höheren Macht, an die du nicht glaubst. Was ist eigentlich mit diesem Dreier hier, den du hier hast, den rechts? Die Dreier. Ich habe mehr als drei Zähne. Der Dreier. Ja, der 1, 2, 3. Ja, die Zuschauer werden es jetzt nicht nachvollziehen können, aber Zuschauer, mir fehlen Zuschauer. Zuhörer, die nicht vorhanden sind, die sowieso bis hierhin unmöglich zugehört haben und wenn dann nur durch Schwulen an diese Stelle gegangen sind. Das ist eine Fehlentwicklung. Es fehlt ein Augenzahn tatsächlich, der ist nicht gekommen. Bei mir auch. Und der sorgt dann für eine Lücke hier in diesem Bereich. Ja, aber der ist doch nur so unterentwickelt hier, der Dreier hier bei dir. Diese Hauerzähne halt, die Reißzähne. Reißzähne? Ja, so heißen die. Ah, Augenzähne kenne ich nicht. Dieser, jetzt stört das Weibe beim Aufnehmen. Tschüss. Ja, ich schmeiß den Bensemann auch gleich ja. raus. Und, wir sind ja auch jetzt gleich fertig. Wir müssen nur noch 3 Minuten vollkriegen. Okay. Ja, der fehlt. Warum? Der sieht nur so halb ausgeprägt aus. Der ist nicht geplant. Ich brauche nicht so viele Zähne. Okay, ich finde sowieso, dass wir viel zu viele Zähne haben. Der Mensch sollte sich auf ein, sage ich mal... Mindestmaß von 10 Zähnen konzentrieren. Ob es jetzt 10 sind oder... Am besten Mahlzähne und dann nur noch Müsli fressen. Was auch immer, das sei ja dahingestellt. Aber im Wesentlichen brauchen wir doch gar keine Zähne. Was machen denn deine Zähne? Ja, wann warst du denn das letzte Mal beim Zahnarzt? Och, das ist schon so 3, 4 Jahre her. 3, 4 Jahre? Glaubst du nicht, dass das ein wenig lange ist? Solltest du nicht mal wieder zum Zahnarzt gehen? Ja, ich war auch schon vor 4 Monaten war ich jetzt wieder beim Zahnarzt. Und sieht nicht gut aus. Nee, denke ich mal. Nee, gar nicht. Karies? Alles. Mir faulen die Zähne in der Fresse weg. Ja. Ich habe sozusagen nekrotierende Faszitis an den Zähnen. Hast du Haut auf den Zähnen? Ja. Sehr schön. Wann hast du dir das letzte Mal die Zähne geputzt? Eine nekrotisierende Dentitis oder sowas. Mhm. Das letzte Mal die Zähne geputzt? Gestern Abend. Das ist zumindest löblich. Ja. Also einmal am Tag sollte man sich zumindest die Zähne putzen. Sollen wir jetzt noch Thema abzurunden? Würde ich mir mindestens einmal am Tag die Zähne putzen, hätte ich nach in etwa 2, 3 Wochen eine total gelbe Fresse, weil das kommt ja vom ganzen Rauchen. Ach so. Ja. Ja, ich merke schon, dass dir das Thema peinlich ist. Also entweder können wir jetzt einfach zu einem anderen Thema wechseln, das hier beenden, oder eine künstliche, unangenehme Pause einbauen. Wir können zu einem anderen Thema wechseln. Ja. Also wir müssen hier uns hier erzählen, nicht wieder anschweigen in kostbarer Nein. Sendezeit. Das wird ja nächste wieder, Thema da wäre, eh vorgespult werden. Nächste Thema wäre Schluss. Schluss? Was sagen wir zum Schluss? Was sind deine letzten Worte? Ich danke allen, die sich das runtergeladen haben, die sich das wirklich in der vollen Länge angetan haben, die mich ertragen konnten. Ich danke der Academy dafür, dass sie mir Vertrauen geschenkt hat, dass ich jetzt mit diesem Oscar hier stehe. Und der Mann von der Aufnahmeleitung winkt auch gerade schon, ich muss jetzt Schluss machen. Okay, dann machen wir Schluss. Tschüss. Auf Wiedersehen.